Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen- und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Dort findet ihr weitere News und regelmäßig auch Comic-Reviews in Tweetlänge. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Sendung mit dem Nerd. Ich bin hier der Nerd, ich bin hier der Steffen. Es ist Oktober, ein paar Tage vor Halloween. Und ja, wir reden hier nochmal ein bisschen über Comics, wie das hier inzwischen auch am Ende des Monats hier so zur Gewohnheit geworden ist, hätte ich was gesagt. Weil ich weiß auch nicht, warum ich heute rede wie ein amerikanischer Nachrichtensprecher. Jetzt das Wetter. So, ne, haben wir das auch geklärt. Genau, heute geht's wieder mal um viele schöne Comics und alles, was irgendwie damit zu tun hat. Ich will schnell zu meinen Themen kommen, und zwar geht's heute um das Donjon-Hörspiel, da ist nämlich die zweite Staffel gestartet. Dann die Webserie Society of Virtue, ist eine Animationsserie auf YouTube, die ich neulich entdeckt habe. Die gibt's schon ein bisschen, ich habe sie neu entdeckt und komplett gesehen. Dann gibt's einen Webcomic, Outrage, vom Miterfinder von Deadpool. Dann zum, ich glaube, mittlerweile 8. Mal treffen wir Captain Berlin. Ich glaube, ich habe auch wirklich jedes Heft hier besprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eins davon ausgelassen habe. Also über die Jahre habe ich Captain Berlin wirklich komplett durchdekliniert. Und heute geht's weiter damit. Das aus dem Weißblech Verlag und aus dem Weißblech Verlag auch kommt Zombie Man. Ein neues Superhelden-Comic von Weißblech. Mit einem Zombie. Als Superheld. Dann gibt's am Ende noch die Nerd Commendations. Das ist ja eine neuere Rubrik, die ich jetzt, ich glaube, schon mittlerweile zum 3. Mal mache oder so. Ich weiß gar nicht, ich zähle ja mal nicht mit. Und dann am Ende noch die Nerd Programmvorschau für den Monat November. November! Genau. Bevor ich aber zu meinen lustigen Themen komme, habe ich noch ein bisschen Hausmeisterei zu erledigen, denn es hat in der Vergangenheit ein paar neue Gastauftritte von mir gegeben. Und ja, Gastauftritte ist immer, wenn ich irgendwo in einem anderen Podcast zu hören bin. Sprich, wenn ihr mein süßes Stimmchen außerhalb von Nerd anhört, zu hören bekommt. Und da gab es zwei Auftritte von mir, nämlich einen Gastbeitrag, einen Hilfsbeitrag, möchte ich fast sagen, bei den Kulturpessimisten. Das ist der Podcast von Becky, Christopher und Erik. Lieben Gruß. Und da durfte ich ein bisschen was über die Comics reden zu Hilda. Da ist ja jetzt vor kurzem die Netflix-Serie gestartet und ich bin gefragt worden, ob ich was zu den Comics sagen möchte und ich soll das doch bitte mal gucken. Und das habe ich auch gemacht und den Beitrag könnt ihr dann da in dieser Review hören. Wir werden hier bei uns in unserer nächsten TV-Cartoon-Roundup-Folge im Dezember nochmal dezidiert über die Zeichentrickserie reden. Ich habe da jetzt in dieser Sendung nur über die Comics gesprochen. Ich habe natürlich auch noch so ein bisschen eine Meinung zu der Serie selbst und da möchten wir uns auch drüber unterhalten. Genau. Und auch einen Gastbeitrag, einen kurzen, gab es wieder mal beim Neko-Café, keinen ganzen Gastauftritt. Da war ich nämlich zu hören als Gast zum Thema die Anime Summer Season. Die haben der Zavex und die Kati, die haben auch eine Kati, durchgesprochen und haben mich dann gebeten, da nochmal einen kleinen Gastbeitrag aufzunehmen, was ich so gesehen habe. Also wenn ihr wissen wollt, was ich in der Summer Season an Animes geguckt habe, dann hört da mal rein. Ist auch eine sehr schöne Sendung, wie alles vom Neko Café. Ich höre die ja unfassbar gerne. Genau. Und ihr könnt alle meine Gastauftritte, die es so rund um diese Podcast-Veröffentlichung gibt, also außerhalb von Nerd quasi, auf einer schicken, feinen, von mir immer aktualisiert gehaltenen Fit-Kuration finden. Den Link dazu in den Shownotes oder wahrscheinlich auch im in den Kapitelmarken zu dieser Sendung. Es gibt ja jetzt Kapitelmarken. Also wenn ihr einen Podcatcher jetzt in der Hand habt, dann könnt ihr da jetzt auf diese Kapitelmarke drücken und findet dort den Link zur Fit-Karotion. Da könnt, die könnt ihr ganz normal über euren Podcatcher abonnieren und dann die Folgen immer auch bekommen. Also wenn sie raus sind und ich lege sie auf diese Fit-Karotion, dann kriegt ihr sie auch sofort. Also wenn ihr von Nerd Nerd nicht genug kriegen könnt, wenn das einmal pro Woche nicht genug ist, dann könnt ihr die zum Teil noch sehr langen Sendungen hören, in denen ich zu Gast bin. Ist ja okay. Kathi macht sowas, glaube ich, demnächst auch mal mit ihren Auftritten. Die war nämlich jetzt neulich, das kann ich aber schnell erwähnen, die waren, glaube ich, im Spätfilm unterwegs. Sehr, sehr geile Sendung zum klassischen Horror-Mystery-Film Cat People. Den auf jeden Fall auch nochmal hören, den möchte ich nochmal nach vorne stellen. Also Spätfilm mit Kathi und Daniel, dem Spätfilm Daniel zum Thema Cat People. Schöner Podcast geworden, genau. Dann möchte ich noch ein paar Ankündigungen machen. Unseren Daniel und mich live bei der Night of the Pots am 10. November 2015. Da hatte ich neulich am Anfang der letzten König der Podcast-Folge schon mal was drüber gesagt. Und ja, das findet am 10. November statt. Das geht da los um 13 Uhr, glaube ich. Ist also eigentlich eher Nachmittag of the Pots und gar nicht so oder später oder früher Abend auf the Pots, also gar nicht so sehr Night of the Pots, das haben die, glaube ich, ein oder zweimal gemacht, dass sie wirklich bis spät in die Nacht gesendet haben. Und das ist auch, glaube ich, ziemlich heftig. Wie gesagt, findet am 10. November statt, 15 Uhr, und wir packen danach unsere Sachen direkt und fahren zum Cinematic Deathmatch, das ist schwierig auszusprechen, der großen Abschlussveranstaltung, nicht nur für diese Staffel des Cinematic Smash Brothers und Sisters, sondern leider auch dieses Formates, was danach wohl beendet werden soll. Und Kathi nimmt dran teil, die hat ja auf dem Podstock teilgenommen an Cinematic Smash Smash-Leute und ja, die wird jetzt in Berlin auch eben in einer Runde wohl antreten, und das ist so ein K.O.-System. Ich habe das noch immer nicht so ganz verstanden mit den Fragen. Spannende Fragen gekriegt, freut euch drauf. Also wir sind auf jeden Fall vor Ort. Kommt doch auch. Es sind bestimmt noch Karten zu kriegen. 10. November, 15 Uhr. Nee, warte mal, falsch. Das war das Falsche. 10. November geht, glaube ich, um 19 Uhr los. So rum, ist abends. Genau, das heißt, sobald wir hier mit der Night of the Pots durch sind, Daniel und ich, packen wir unseren Kram, setzen uns ins Auto und fahren nach Berlin. Berlin, Berlin, wir fahren mal wieder nach Berlin. Da war ich dieses Jahr erst einmal. Da möchte ich wieder hin. Ja, ich kann Kraftklub nicht verstehen, ich bin gerne in Berlin. Naja, und in den nächsten Wochen, ich habe keinen genauen Termin, ich meine irgendwann Ende November, könnt ihr beim Webradio namens Radio ISN, was immer das heißt, eine unserer Folgen hören. Die machen eine sehr ausgediente Podcast-Vorstellung immer am Mittwoch und haben sich da ganz, ganz viele Formate angelacht, und wir konnten da auch einen der Slots ergattern. Und da werdet ihr, glaube ich, Folge 70 hören, also eine der letzten Roundup-Folgen. Die gibt's dann da zu hören für euch. Und das ist einfach nur dazu da, um mal vorzustellen, was wir hier bei Nerd Nerd überhaupt machen. Hört auf jeden Fall mal in diese Podcast-Vorstellung rein oder klickt euch auf die Seite Radio ISN. Dort findet ihr dann auch andere Podcasts, die euch die sich bestimmt mal lohnen anzuhören. Ja, das findet dann irgendwann, also den genauen Termin kriegt ihr dann mit, wenn ich ihn auch weiß. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher. Ich habe mich irgendwann für Anfang November eingetragen eigentlich. Jetzt habe ich gesagt bekommen, es ist eigentlich eher Ende November. Nichts Genaues weiß man nicht. Das scheint da alles sowieso eher so relativ locker organisiert zu sein. Und ich habe auch irgendwie 2-3 Mal fragen müssen, bis die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja klar, kein Problem, machen wir. Dann haben wir hier noch ein Interview, Kurzinterview gehabt, was ganz launig war. Aber also ich werde es auf dem Twitter-Account definitiv vermelden, sollten wir dann bei Radio ISN irgendwann ausgestrahlt werden. Und möglicherweise hören wir uns ja vorher auch nochmal. Dann sage ich das auch nochmal. Ja, dann war das zu den Hausmeistereien, war jetzt so ein bisschen mehr, so geht ja hauptsächlich ums Programm außerhalb von Nerd Nerd Nerd heute. Und bevor ich zu meinen Themen komme, hat heute zum allerersten Mal die lustige Computerstimme ein eigenes Thema. Nämlich hat die lustige Computerstimme einen Film geguckt. Nämlich die Zeichentrickverfilmung von The Death of Superman von DC aus diesem Jahr. Viel Spaß damit. Supermans Tod gehört zu den Meilensteinen der Superhelden-Comic-Geschichte. 2007 wurde der Stoff zum ersten Mal als Film adaptiert. Und das Ergebnis ließ zu wünschen übrig. Aus den 4 Ersatz-Supermännern wurde ein böser Klon, und auch sonst wurde die Story auf die nötigsten Elemente runtergedampft. Ich will nicht sagen, dass Superman Doomsday ein schlechter Film ist. Gerade die zweite Hälfte ist dann doch eher unbefriedigend. Im Gegensatz zu dieser Verfilmung. Man nimmt sich Zeit für alle wichtigen Plotpunkte der Comicvorlage. Denn in diesem Film ist exakt das drin, was auf dem Titel steht. Vom ersten Erscheinen von Doomsday bis zu Spoiler Supermans Tod. Damit endet der Film dann auch und lässt Platz für die Fortsetzung. Der Film schafft es sogar, alle Figuren, die für die Handlung wichtig sind und noch wichtig werden, innerhalb der Laufzeit einzuführen. Man merkt dann schnell, okay, der wird noch weiter erzählt. Der kommt später auch nochmal wieder. Der Fokus liegt aber absolut auf Supermans Kampf gegen Doomsday. Natürlich hat es Änderungen gegeben. Doomsday plumpst hier mit einem Meteor auf die Erde. Statt wie in den Comics aus seinem Gefängnis unter der Erde auszubrechen. Dabei nimmt er noch das Raumschiff Excalibur mit und tötet die vierköpfige Besatzung, die Fantastischen Vier. Lex Luthor ist hier Lex Luthor und nicht sein eigener australischer Sohn, auf den wird aber in einer Szene genial angespielt. Die Justice League besteht nicht aus der Justice League International, sondern aus der den meisten bekannten Aufstellung Wonder Woman, Aquaman, Flash, Batman, Martian Manhunter, Cyborg, Hawkman und als Green Lantern Hal Jordan. Wieder göttlich von Nathan Fillion gesprochen. Die dürfen ausgiebig auf Doomsday einkloppen. Wirklich episch tut dies aber nur Wonder Woman, ebenfalls wieder göttlich gesprochen von Rosario Dawson. Die ähnlich wie in ihrem eigenen Kinofilm zumindest kurzzeitig mit Doomsday den Boden aufwischt. Den hält aber nix auf. Nachdem er sich mordend und blutig schnetzelnd durchs DC-Universum bewegt hat, kann nur Superman ihn endgültig stoppen. Die Änderungen dienen allesamt der Adaption ins Medium Film. Dinge passieren in anderer Reihenfolge oder werden zumindest vorerst ganz ausgelassen. Ebenfalls eine Sache, die die Neufassung besser hinbekommt als die erste. Einzig der Umstand, dass dieser Film wie die meisten aktuellen animierten DC-Filme innerhalb derselben Kontinuität spielen, stört mich immens. Batmans Story Arc weiter zu erzählen hatte für mich keinen Mehrwert, da ich sehr wenige seiner Filme in dieser Kontinuität gesehen habe. Auch wenn der beste Moment tatsächlich einem Austausch zwischen Batman und Flash gehört. Die Animation ist leider sehr holprig. Die Klasse der alten DCUAOMs wird schon lange nicht mehr erreicht. Dafür kann der Film innerhalb der Dialoge und den meisten Kampfchoreografien brillieren. Es gibt vier kurze Post-Credit-Szenen, die auf die weitere Handlung hindeuten und definitiv Bock auf mehr machen. Warner scheint aktuell wieder auf einem guten Weg zu sein. Nachdem ich gerade den Beginn dieser Kontinuität Justice League war und Throne of Atlantis wirklich furchtbar fand, was zum Teil auch an den mittelmäßigen Vorlagen liegt, waren die letzten paar Filme wieder richtig gut. Besonders Justice League Dark und mit Abstrichen The Judas Contract. Eine Empfehlung von meiner Seite. Der Trailer zum zweiten Teil ist auch schon vielversprechend. Jetzt kommt die Werbung. Bleiben Sie dran. Ja, vielen Dank für diese wunderschöne kleine Review von dir. Jetzt kommt tatsächlich Werbung. Und das werde ich ab jetzt immer so machen, wenn ich ein Rezensionsexemplar oder irgendwas in der Richtung von Verlagen oder von irgendwelchen Redaktionen bekomme, dann werde ich das ganz klipp und klar als Werbung kennzeichnen, weil es das am Ende des Tages auch ist. Also ich mache hier aktiv Werbung und laut irgendeinem Werbe-Bims-Bums-Verordnungsgesetz muss man das irgendwie kennzeichnen. Und wie kann ich es genauer am Inhalt kennzeichnen, als wenn ich es dazu sage? Mir wäre, und das möchte ich dazu sagen, lieb. Andere Comic-Podcasts und Blogs würden das in dem Maße tun, einfach der Transparenz wegen. Es ist fair. Es ist fair zu sagen, hey, wir haben hier eine relativ gute und funktionierende Beziehung zu dem und dem Verlag, der uns hier mit Material zuscheißt, ohne dass wir gegebenenfalls unseren Podcast, unseren Blog nicht machen könnten. Da wird maximal irgendwie ein Bild bei Twitter gepostet, danke für diese riesige Lieferung. Und die Podcasts, die diese Lieferung nicht bekommen, und das denkt euch mal, also ihr könnt das sehen, wie ihr wollt, ich sehe es halt so, die Podcasts, die ihren Kram selber kaufen müssen und diese neuen aktuellen angesagten Comics nicht im Programm haben, weil es sie A nicht interessiert oder sich das B nicht leisten können, die haben dann das Nachsehen und eventuell sogar weniger Publikum. So, deswegen fände ich es fair, wenn ihr dann wenigstens sagen würdet, hey, ich habe es geschenkt gekriegt, ich habe nichts dafür bezahlt. Wäre so ein Anliegen von mir an euch, es wird einfach zu wenig getan, also es wird einfach zu wenig Transparenz in ja, in Beziehungen zu Verlagen oder jetzt hier in diesem Fall eben auch zu Radioredaktionen, ja, es wird zu wenig Wert daran gelegt und das finde ich bedauerlich und ich könnte es mit meiner eigenen Integrität nicht vereinbaren, wenn ich nicht dazu sagen würde, dass das, was ich jetzt bespreche, habe ich im Vorfeld bekommen, um es zu besprechen. Es geht nämlich um die zweite Staffel des Donjon-Hörspiels, was, ich glaube, jetzt am heutigen Sonntag in der schon in die vierte Folge geht. Wird wieder 5 Folgen haben, so wie die erste Staffel des Hörspiels. Und ist genauso wie es die erste Staffel auch vom Schweizer Radio produziert worden. Ich habe im Vorfeld schon vor einiger Zeit, da lief das die neue Staffel, glaube ich, sogar schon eine Zeit, die komplette Staffel gekriegt von Donjon. Donjon sagt man, glaube ich, tatsächlich, aber das ist eine Comicreihe von Louis Trondheim, glaube ich, sogar gezeichnet. Ein Zeichner, den ich zu wenig gelesen habe tatsächlich, also ich habe von ihm das von ihm gezeichnete und von, glaube ich, von Keramidas heißt der Autor geschriebene Herr Mickeys Craziest Adventures und im Moment liegt auf meinem Wunschzettel relativ weit oben auch Donald's Happiest Adventures, die neue Ausgabe davon aus dieser Reihe, also die eine eben, die habe ich auch damals hier im Podcast besprochen, aber so diese Donjon-Geschichten habe ich noch nicht so intensiv beobachtet. Da gibt es auch schon 12 Millionen Bände. Das eben jetzt auch prinzipiell schnell mal eben nachzuholen, ist auch gar nicht so möglich. Nichtsdestotrotz ist mir der Zeichner bekannt und auch der Humor, den er so an den Tag legt mit seinen Comics und mit seinen Co-Autoren, mit denen er unterwegs ist. Und ich habe jetzt, und das sage ich auch dazu, ich habe nicht die gesamte Staffel in Vorbereitung gehört, sondern genau wie im letzten Mal die erste Folge dazu, um so ein Bild dafür zu bekommen, was da eigentlich passiert. Ihr kriegt die komplette erste Staffel nochmal in einem RSS-Feed und im gleichen RSS-Feed eben auch die zweite Staffel. Das sind dann wahrscheinlich bei Ausstrahlung 9 Folgen und die 10. kommt dann noch. Ich gebe euch in die Shownotes den Link zu FIT, weil ich denke, wenn ich Werbung für ein Produkt mache, kann ich auch gleichzeitig in Werbung machen, unentgeltlich Werbung machen für ein anderes Produkt. Dementsprechend, wir werden andere davon profitieren und FIT ist ein Projekt, was wirklich unterstützt gehört, denn das ist eine unfassbar groß angelegte Podcast-Suchmaschine, auch ein großartiges Podcast-Verzeichnis mit Social-Network-Funktionen und all das. Guckt euch FIT mal an. Wir sind inzwischen Unterstützer, auch bei Stadia ist der Laden, glaube ich, ähnlich wie Patreon. Weil ich sage, ich möchte da einfach ein bisschen mein finanzielles Geld ist auch nicht schlecht, meine finanzielle Unterstützung liefern. Also bitte FIT auch beachten. Genau. Worum geht's in Donjon Staffel 2 Folge 1? Die finden eine magische Lampe, mit der sie sich irgendwelchen Quatsch wünschen können. Und es ist unfassbar witzig, was danach passiert. Also dieser Donjon, um den es da geht, ist im Grunde genommen ein Dungeon, so ein Abenteuer-Dungeon aus einem Rollenspiel. So kann man sich das vorstellen. Und die Leute bezahlen halt Geld, um da drin ein Abenteuer zu erleben. So, und dann eben was Schätze zu finden können unter Umständen. Und das ist ein richtiges Geschäft geworden. Naja, und da finden sie halt eben eine Lampe und treffen dann da auch weitere sehr skurrile Figuren und der Hausmeister Herbert, die Ente, um die es in den Donjon-Comics geht, kriegt diese Lampe eben und es ist, also ich kann gar nicht so großartig genau beschreiben, worum es in diesen einzelnen Folgen so geht, weil es halt auch so viel ist, was passiert. Die Dialoge sind sehr witzig, die Musik ist schön eingesetzt, also sehr stimmungsvoll auch, Geräusche sind super. Die erste Staffel hat in New York so ein bisschen dieser Hörspiel-Oscar ist, richtig abgeräumt, also mehrere Bronze- und Silberpreise abgeräumt für verschiedene Kategorien. Und wie ich finde, ich habe die erste Staffel ja mittlerweile auch gehört, schon eine ganze Zeit her, auch absolut verdient. War, glaube ich, auch vom Orcast, was ein Hörspiel-Podcast ist, also auch irgendwie auf einer Shortlist, wo ich dachte, warum kann ich denn, also wieso muss ich für jede Folge da einzeln abstimmen? Ist doch eigentlich eher ein Gesamtwerk, habe ich nicht so ganz verstanden. Aber gut, das ist der Orcast, die organisieren sich da vielleicht, die organisieren sich anders. Sehr egal. Mir gefällt Donjon weiterhin sehr gut. Also ich muss irgendwann die Zeit finden, das habe ich einfach in Vorbereitung auf die Sendung nicht geschafft, nochmal den Rest der Staffel zu hören. Ich hätte ihn schon da. Ich habe die Staffel ja bekommen im Vorfeld vom Redakteur. Schönen Gruß. Ich empfehle es trotzdem, auch wenn ich es nicht ganz gehört habe, einfach weil die erste Staffel mir so viel Spaß gemacht hat und jetzt die erste Folge dieser neuen Staffel genau ins gleiche Kerbe schlägt. Die Stimmen sind relativ prominent. Du hast irgendwie den den Synchronsprecher von Krusty, du hast den von den Simpsons, du hast den Synchronsprecher von Luke Skywalker. Ich bin unheimlich schlecht darin, mir Namen zu merken. Und ich habe mich jetzt auch nicht wirklich hier so gut darauf vorbereitet, dass ich sagen könnte, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Das tue ich ja nie. Ich schreibe mir ja nie Sachen auf. Warum sollte ich auch? nee, aber Dojon Staffel 2 auch weiterhin eine sehr, sehr, sehr, sehr empfehlenswerte Empfehlung. Werbung Ende. Dann geht's hier weiter mit einer kleinen Webserie oder Webcartoons, nämlich mit dem YouTube-Kanal Society of Virtue. Das sind so kleine, kurze, so maximal 3-4 Minuten kleine Superheldinnen-Parodien, die da stattfinden. Ich will gar nicht so viele Worte verlieren. Ich habe seitdem ich den Kanal entdeckt habe und gesehen habe, okay, da gibt's richtig viel, ich habe den kompletten Kanal schon geguckt. Das sind, ich glaube, so 80 oder 90 Folgen, 3 Minuten, manchmal auch ein bisschen länger. Es gibt, glaube ich, nur 2 oder 3 Folgen, die 10-Minuten-Marke knacken. Und das Ganze ist wirklich so, also man nimmt so die Archetypen aus dem Superheldenbereich Marvel und DC, und macht sich halt so ein bisschen drüber lustig. Man darf jetzt in dieser Serie nicht erwarten, dass es irgendwie vollständig animierte Zeichentrickfilme sind oder irgendwie so Kurzcartoons, sondern die sind relativ statisch, erinnern in weiten Teilen so ein bisschen an diese alten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also da, wo das Bild statisch ist und dann hat jemand einfach nur den Mund animiert oder vielleicht sogar einfach mit dem eigenen Mund einfach so, dass ein menschlicher Mund in so Zeichentrickfiguren reinmontiert ist. So ein bisschen erinnert das daran, weil dann doch relativ wenig tatsächlich passiert. Also das ist keine Action-Serie, sondern eine Serie, bei der es um Dialoge geht, um das Aufarbeiten von Comic-Helden-Klischees und die Witze, die da erzählt werden, sind in der Regel nicht neu. Das sind also wirklich eher so diese bekannten, verdichteten Klischees. Ich finde die Figuren zum Teil aber sehr absurd. Und es wird auch so ein bisschen auf so Comic-Tropes angespielt. Da kann ich also ich habe großen Spaß gehabt. Ist jetzt nicht so Bruhaha, ja, wie witzig ist das? Aber man nickt am Ende von so einer kurzen Folge doch manchmal und find doch sehr absurd. Der Humor ist relativ zotig und geht in ganz wenigen Fällen auch in einen ziemlichen Splatter-Bereich. Das sind aber wirklich also von den 80 Stück vielleicht so 4 oder 5, die wirklich so in so einen Bereich gehen, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt tendenziell nichts für Kinder. Aber das bisschen, was an Splatter da ist, das kennst du gegebenenfalls von Rick and Morty auch. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Aber das ist ungefähr das Publikum, also eher ein erwachseneres Publikum, was hier angesprochen werden soll. Genau, und gibt verschiedene Superhelden-Innen-Teams. Einmal die namensgebende Society of Virtue. Dann gibt's die Iron Man. Dann gibt's die Impressives. Das sind halt Leute mit irgendwelchen seltsamen, im Grunde genommen überhaupt nicht eindrucksvollen Superkräften. Das ist ganz, ganz schräg. Dann gibt's einen Avengers-Verschnitt, und es läuft halt, also es ist auch so ein bisschen so Realsatire, hätte ich fast gesagt, so ein bisschen auch Satire in dem Bereich, dass man so ein aktuelles Thema, was gerade im Superheldenbereich diskutiert wird, dann aufgreift und das eben zu einer Folge gemacht. Das ist relativ gut produziert, also dafür, dass die Animation relativ statisch ist und die Zeichnungen sehen gut aus, also vieles von How It Should Have Ended, was ja noch ein bisschen stärker animiert ist. Also How It Should Have Ended sieht manchmal so ein bisschen so scherenschnittmäßig aus, ne? Also da sind die Zeichnungen auch nicht so gut. Also wenn ihr das kennt, die Zeichnungen hier bei Society of Virtue sind um einiges besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Helden sehen halt aus, wie sie aussehen, weil sie eben auch nicht den realen Figuren entsprechen müssen, sondern eigene Charaktere sind. Das gefällt mir ganz gut. Es gibt sehr viele bunte Figuren, die auch eigene Serien haben. Es gibt zwei quasi Batmans. Einmal Bernard und Fredrick. Das sind Batman und Robin aus den 60ern. Und dann gibt es aber auch The Urban Crow. Das ist im Grunde genommen der Batman aus, weiß nicht, Tim Burton oder Christopher Nolan. Also es wird also auch verschiedene Zeitalter der Comics auch angespielt. Und also mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also eben auch so viel Spaß gemacht, dass ich an einem Nachmittag wirklich alle Folgen gebinged habe. Und das war wirklich ein paar Stunden Material da drauf. Ein paar Sachen sind kritisch zu sehen. Da will ich jetzt gar nicht so sehr im Einzelnen drauf eingehen. Weil da müsst ihr einfach gucken, was euch da gefällt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch Aspekte gibt, gerade wenn es um den sexuellen Bereich geht, die gegebenenfalls abstoßen können. Es gibt da eine Trans-Superheldin, möchte ich sie mal nennen, namens Ginger Panther, deren Origin zumindest zweifelhaft ist. Im weiteren Verlauf wird aber auf ihre Sexualität gar nicht mehr großartig angespielt, sondern sie erlebt dann einfach ihre eigenen Abenteuer. Das finde ich ganz angenehm. Also, dass dann irgendwann gar nicht mehr, also man sieht sie hat deutlich männliche Gesichtszüge, aber einen sehr muskulösen weiblichen Körper. Und erlebt dann aber so Superagentinnen-Abenteuer und die ja dann auch selber auf ihre eigene Art sehr witzig sind. Ne? Und wenn man so von ihrer Origin, die ein bisschen zweifelhaft ist, absieht, ist das schon eine interessante Figur, sag ich ganz ehrlich. Also das hätte ich jetzt auch von so einem Parodie-Comic gar nicht erwartet. Und auch nicht jeder von denen, jede von diesen Geschichten ist immer auch so treffsicher. Es gibt auch ein paar cringeworthy Momente, aber ich sag ganz ehrlich, wo gibt's die eigentlich nicht? Dementsprechend geht das schon so in Ordnung. Man kann Sachen genießen und sie trotzdem kritisch betrachten. Das ist für mich am Ende des Tages immer ein Leitfaden. Ich muss nicht aufhören, irgendwas zu konsumieren, nur weil eine oder zwei Sachen mal daneben gegangen sind. Das ist jetzt irgendwie nicht nötig. Genau, das eben Society of Virtue, gibt's einen YouTube-Kanal, den verlinke ich in die Shownotes. Und dann guckt ihr euch das mal an. Dann wird das hier, guckt euch das mal schön an. Weiter geht's mit einem Webcomic. Webcomic, was ich jetzt neulich entdeckt habe, weil ich angefangen habe, Webcomics zu lesen. Das ist auch eine witzige Sache. Ich habe einfach gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr, mir jeden Mittwoch meine Superhelden-Comics zu klicken. Die sind teuer und machen mir eigentlich auch keinen Spaß mehr. Es ist immer nur dasselbe Blabla. Und ich habe die Schnauze voll von Tom King. Schönen Gruß. Ich habe die Schnauze gestrichen voll von Tom King. Gehkacken, Tom King. One-Trick-Pony. Sorry, schreibt ja inzwischen alles bei DC. Nervt mich nur noch. Und dann hole ich mir lieber so ein paar Sachen, die mich wirklich interessieren, hinter einem Trade Paperback. Und ich habe angefangen, Webcomics zu lesen, sehr intensiv. Hab sowohl Tapas oder Tapastic, wie es bei vielen Leuten noch heißt, was ein bisschen mehr so für Indie-Comics gedacht ist und für Indie-Veröffentlichungen. Und aber eben auch Webtoon auf dem Handy installiert und lese da sehr begeistert viele verschiedene Serien. Da werde ich in der Zukunft auch noch drauf eingehen im Einzelnen. Also es wird in den nächsten Sendungen, auch ab nächstem Jahr, immer verstärkt auch weiterhin Webcomics geben in dieser Sendung, damit ihr euch mal ein Bild machen könnt, was es alles an coolem Kram einfach so kostenlos gibt. Also das ist der Hammer, ich zahle nichts für meine Webcomics und die sind super. Ich fange heute an mit Outrage. Das ist ein Superhelden-Comic, was jetzt seit einigen Wochen, noch nicht allzu lange, aber seit einigen Wochen bei Webtoon läuft. Und das ist von, und ich spreche den Namen seit Jahren falsch aus, Fabian Nicieza, glaube ich. Fabian Nicieza und Riley Brown. Also Nicieza hat es geschrieben, Riley Brown gezeichnet, sind noch ein paar Leute mehr dran beteiligt, aber das sind so die beiden großen Namen, die dran vorne dran stehen. Fabian Nicieza hat damals in den 90ern zusammen mit Rob Liefeld zusammen Deadpool erfunden. Also der gilt ja so als Co-Erfinder von Deadpool. Obwohl Nicieza auch mal irgendwann gesagt hat, er hätte diese ganzen kleinen Füße selber gezeichnet und das wäre gar nicht Rob Liefeld gewesen. Naja, gut. Egal. Worum geht's in Outrage? Outrage ist ein Superheld, der mich im ersten Moment so ein bisschen an Freakazoid erinnert hat, auch von der Art, wie er funktioniert. Das ist so ein Anti-Held, würde ich Outrage schon bezeichnen, der so durchs Internet kommt und Kerlen und Menschen auf die Fresse haut, die Hate Speech verbreiten. Also ist so ein Vigilant eindeutig, eher so ein Selbstjustizler. Also wenn da jemand sitzt und, also es wird in dem Comic auch thematisiert, und Penisbilder an Frauen schickt, dann kommt der da raus und haut dem Typen eins aus dem Maul. So, und das ist halt kurz gesagt Outrage. Und du hast zwei Ebenen, oder drei Erzählebenen. Du hast eine Online-Sicherheitsfirma, die versucht, Outrage zu packen. Du hast Outrage, der oder die, das ist noch nicht so ganz klar zum aktuellen Zeitpunkt, dann eben diese Rachetaten dann eben verbreitet. Und eben auch so diese Ermittlungsnummer, es soll auch eben rausgefunden werden, wer oder was Outrage eigentlich ist. Der Humor ist sehr überdreht, also das ist sehr witzig. Outrage ist nicht unbedingt sympathisch, also das würde ich jetzt nicht behaupten. Das ist kein wirklich sympathischer Held, weil der eben auch sehr aggressiv ist. Und das auch, könnte auch ein Kommentar darauf sein, dass die Art, wie auf Hate Speech reagiert wird, auch nicht immer die beste ist. Das zum dem Thema. Zeichnungen sind sehr bunt, so wie man es von Riley Brown auch gewohnt ist. Sehr schön und sehr dynamisch gezeichnet. Also man könnte das Ding so, wie es ist, ein bisschen ummontieren natürlich, aber eben auch als Printcomic veröffentlichen. Und ich hoffe, dass das gemacht wird, weil das ist so ein Ding, das möchte ich mir wirklich ins Regal stellen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Also wenn man den Humor von Deadpool kennt, das geht schon eher so in diese Richtung. Ne? Und zwar so vom, ja, so dieser Daniel Way Deadpool Ende der 90er Jahre. Das ist hier so ein bisschen die Nummer. Es ist sehr laut, sehr aggressiv. Genau, und es hat immer so auch so, es hat so humoristische Spitzen drin. Also es ist auch sehr satirisch irgendwo in bestimmten Bereichen. Also in einer der früheren Folgen, und da verrate ich gerade mal nicht zu viel, weil es noch sehr früh in der Handlung ist, geht Outrage nämlich hin, ploppt im Weißen Haus, im Oval Office auf und kackt dem Präsidenten einen Kacker-Emoji auf den Tisch. Und das ist ungefähr der Humor, der hier passiert. Und also das war aber auch, glaube ich, das Witzigste, was jetzt passiert ist. Und das hat aber auch alles Folgen. Also es sind so Dinge, die bleiben nicht dabei, sondern da wird weiter drauf aufgebaut. Also das führt dann eben auch dazu, dass es weitere Hinweise gibt, wie Outrage überhaupt funktioniert. Mir hat das sehr gut gefallen. Es ist ein Superhelden-Comic, den es so klar auch bei Marvel oder DC geben könnte. Ich glaube, dass der gut ins Marvel-Universum passen könnte. Es gab ja auch Slapstick, der ganz ähnlich war für mich. Alter Charakter aus den 90ern, den sie vor ein paar Jahren nochmal neu belebt haben. Slapstick hat mir relativ gut gefallen, den mochte ich auch. Also so in diese Kategorie ist er durchaus zu stellen. Würde aber auch gut, so als, weiß ich nicht, so als One-Shot bei Image funktionieren, könnte ich mir da auch vorstellen. Aber das ist eben so Comics mit einem sehr lustigen und auch, ja, wie soll ich das sagen, mit einem sehr professionellen Appeal. Das sind ja große Namen, die diesen Comic machen. Das hätte ich so auch nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, ja, da ist dann irgendwie eine wunderbare Ines Kord, die aus dem heimischen Studio ihre Comics nach Tapestic hochlädt. Und dass dann aber auch eben kostenlos hochkarätige Comic-Namen da unterwegs sind, hätte ich so nicht erwartet. Übrigens, lest alles von Ines Kord, ist bei Tapestic, rede ich vielleicht in der späteren Sendung nochmal drüber. So, letztes Thema für heute, und dann ist hier auch comicmäßig Schicht im Schacht. Ich habe zwei Hefte neu von Weißblech Comic. Einmal die achte Episode, die achte Folge mehr oder weniger von Captain Berlin. Da will ich gar nicht so viel drüber reden, weil es wieder mal ein typisches Captain Berlin Heft sind. Ich finde die alle super. Also ich finde es schön, dass es sowas wie einen deutschen Superhelden überhaupt gibt. Ich habe mich gefreut, weil ich hatte das Heft schon bei Amazon auf meine Wunschliste gepackt und wollte das Ding auch da bestellen und hat dann aber festgestellt, ja, ist ein privater Händler, der möchte noch mal extra Versandkosten dazu haben. Und dann bin ich das erste Mal in der Comic-Combo hier in Leipzig gewesen, habe den Laden da besucht und da lagen dann da auch die beiden neuen Weißblech-Hefte von diesem Jahr aus. Comic-Combo, auch ein schöner Laden, Werbung nicht beauftragt, toller Laden. Hier habe ich eben Folge 8 und da geht's, also Captain Berlin ist hier immer auch so ein bisschen Meta und Captain Berlin spielt hier eben auch auf seine eigene Comic-Vergangenheit, so ein bisschen an und auf sein eigenes Comic-Dasein. Das ist zwar ein realer Superheld in diesem Universum, aber es gibt eben dann auch Comics von ihm und in diesem Heft geht es eben um einen Comic und in dem Captain Berlin eben gegen Hitler kämpft und dann auch wohl verlieren soll angeblich. Und dieses Heft ist sehr, sehr selten und irgendwie soll da drin aber auch geschrieben stehen, wie man die Nazis endgültig besiegt. Und das ist eine schöne Geschichte, weil man weiß, dass Adolf Hitler natürlich dafür gesorgt hat, dass so alles an amerikanischen Medien und sowas hier in Deutschland verbannt worden ist. Aber der war ein riesiger Comic- und Mickey-Maus-Fan. Also der hat sich von Goebbels, ohne Flachs, der hat sich von Goebbels die ganzen Mickey-Maus-Cartoons besorgen lassen und geguckt. Also Adolf Hitler war ein riesen Zeichentrick-Fan. Das ist der Wahnsinn. Und hat eben, ich habe da mal eine Dokumentation gesehen, total supi, und hat dann eben im Dritten Reich auch Propaganda-Cartoons produzieren lassen. Unter anderem von dem Typen, der später die Mainzelmännchen erfunden hat. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Genau, der war also schon verhältnismäßig fit in dem Bereich und war auch Comic-Fan, wenn ich mich nicht komplett täusche. Das ist also schon auch an der Realität sehr nah dran, was ich schön finde. Also man nimmt hier auch so reale Ereignisse und verbaut die in dieses Comic. Genauso ist hier eine Figur drin namens, ich glaube, Nick Page heißt der hier, glaube ich. Glaube ich nicht der von den Backbeats, glaube ich, ne? Der hier auf Nicolas Cage anspielt, der ja auch ein riesen Comic-Fan ist, ein riesen Nerd ist. Und der soll eben eine von diesen Ausgaben haben, die Captain Berlin braucht, um dieses Abenteuer zu bestehen. Toll gezeichnet von, jetzt muss ich mal eben gucken, ich will jetzt nicht Falsches sagen, weil es sind ein paar regelmäßige Zeichner dabei. Lass mich mal eben schauen. Genau. Genau. Es sind so Levin Curio und Fufu Frauenwahl machen das in dem Fall. Und genau, Björk Butgereit sitzt da so ein bisschen mit drin. Also Levin Curio ist momentan auch so jemand, den genieße ich sehr. Also ich erlebe ihn halt hauptsächlich im Kontext von Weißblech. Hat, glaube ich, jetzt neulich mal ein Cover gezeichnet für Plem Plem. Ich glaube, irgendwie Trachtman oder sowas. Das ist, glaube ich, mit von ihm gewesen. Fällt mir immer wieder sehr positiv aus, auf der Gute. Und also wer Captain Berlin noch nicht kennt, der kann für relativ schmalen Taler, ich glaube für 14,90 Euro steht hier hinten drauf, die erste 4 Bände, die zum Teil auch vergriffen sind, ich weiß gerade gar nicht, auch in einem Sammelband holen, 132 Seiten, super Action. Es ist einfach so konsequent, es ist alles in irgendeiner Art und Weise schon auch eine Parodie auf so klassische Superhelden-Comics, wie man sie auch kennt aus so Ehapa und Condor-Zeiten, wo so mega geile, krasse, super neue Action und jetzt neu mit 2 Seiten mehr und ein Poster dazu und hast du nicht gesehen. Das ist auch schon alles mit verbaut. Also das ist in sich einfach ein Konzept, was super funktioniert. Und dieser Weißblech-Stil mit diesen Kapiteln, der ist, glaube ich, in dieser Geschichte nicht so stark verbaut ist, dafür aber in der nächsten. Das ist eben auch was Typisches, was so aus dem Silver Age bekannt ist, so als in der Zeit, wo die Justice League angefangen hat. Das zu Captain Berlin und gleich weiter möchte ich machen mit der ersten Ausgabe von Zombie Man. Da habe ich mich auch gefreut. Das ist schon vor einem Jahr angekündigt worden, weil die sich den Namen einfach sichern wollten. Die wollten sagen, hey, wir machen jetzt einen Zombie Man Comic, hatten aber nur dieses Cover, weil die einfach gesagt haben, es gibt noch keinen Zombie Man. Und bevor in diesem Jahr jemand auf die Idee kommen sollte, einen Zombie Man Comic zu machen, machen wir das eben schnell selber. Und hatten aber nur diese Figur und das Titelbild und mehr gar nicht. Und das fand ich sehr, sehr witzig und sehr, sehr so nachvollziehbar. Das musst du schnell mal eben raushauen und dann aber tatsächlich es auch schaffen, dafür ein Heft zu veröffentlichen. Und das nenne ich halt einfach einen super gut funktionierenden kreativen Prozess. Ja, worum geht's in Zombie Man? Genau. Es gibt in der Stadt gibt's eine Pharmafirma, hätte ich jetzt fast gesagt, die Menschenversuche durchführt und die geht in der Regel schief. Die gehen in der Regel schief und die Menschen werden zu Zombies oder so Ghouls und unser Held, der, ich bin ja so unfassbar schlecht mit Namen, genau, Martin Morbus, der ist Student und auch ein ziemlicher Nerd, meldet sich freiwillig eben für diese Versuche und ja, es kommt eben dazu, dass er dann eben in diese Zombie-Apokalypse in Anführungszeichen gerät und sich dann eben, obwohl er beerdigt wird, dann auf dem Friedhof wiederfindet und feststellt, er ist ein Zombie. Und weil er merkt, er ist halt der einzige Zombie in dem Sinne, der nicht so eine, weiß ich nicht, herumwankende, komische Gestalt ist, stellt er dann eben fest, okay, dann kann er seine Kräfte auch für was Gutes einsetzen und wird dann eben zu einem Superhelden. Das ist, also von der Zeichnung her ist es exakt das, was man erwarten würde. Es ist von der Koloration ein bisschen anders als Captain Berlin, das sind eher gedecktere Farben. Das hat mir sehr gut gefallen. Erinnert also auch tendenziell eher an so ein altes EC-Comics, Horror-Heft. So von den Farben her, also das ist ja auch so ein bisschen das, worauf sich die Weißblech-Comics ohnehin beziehen, aber dieses Heft, ich mag einfach diese Mischung aus Horror, klassischen Horror-Comics, gerade von der Optik her, und aber eben dieser Superhelden-Thematik. Zombie-Man ist bei weitem nicht der erste Zombie-Superheld, also wenn man das so sagen kann. Also es gab jetzt auch innerhalb der New 52, glaube ich, eine Comic-Reihe namens G.I. Zombie, die ich auch sehr empfehlen kann. Das ist anders, das ist, also man glaubt gar nicht, dass das DC ist. Aber wenn ihr mal wirklich was sehr Witziges, sehr Abgedrehtes, sehr Verrücktes lesen wollt, dann lest mal G.I. Zombie von DC aus der New 52. Die Hölle friert zu, ich empfehle was aus der New 52. Also wenn ihr uns hier in den letzten Jahren zugehört habt, ich habe ja, weiß ich nicht, nur auf der New 52 rumgehakt, aber lest G.I. Zombie, das ist nicht übel. Also wie gesagt, ist bei weitem nicht der erste Zombie-Superheld an sich, aber schon so der erste Superheld, der mir so einfällt, der so klassisch mit Unterhose, über der Hose und Umhang durch die Gegend läuft. Und das ist natürlich auch schon eine Parodie auf Superman am Ende des Tages, ne? Das ist ja immer. Mir gefällt's richtig gut. Ist ein offenes Ende, also das die Geschichte ist mit dem Ende, also nicht so wie bei Captain Berlin, wo man immer so abgeschlossene Geschichten bekommt, die auch aus verschiedenen Zeitaltern kommen. Also das ist ja bei Captain Berlin auch so die Idee, dass du ein random Superman-Heft hast, was du einfach irgendwo gefunden hast und dann eben eine Geschichte aus dem Silver Age hast, eine Geschichte aus aktuell und sowas, aus dem aktuellen Zeitalter. Und die sind immer auch entsprechend erzählt. Also eine Silver Age-Geschichte wird anders aufgebaut sein beim Captain Berlin als eine aktuelle Geschichte, ne? Das ist da Teil des Konzeptes und die Geschichten stehen in der Regel für sich, enden manchmal offen, werden dann viel, viel später erst fortgesetzt. Ich glaube, jetzt in einer der nächsten Ausgaben kommt die Fortsetzung von Captain Berlin gegen Fukuda, die in einer der ganz frühen Ausgaben unterwegs gewesen ist. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das ist hier aber eindeutig eine Fortsetzungsgeschichte. Und ich glaube, im nächsten Jahr geht's dann schon weiter mit Zombie Man 2. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist, Weißblech macht momentan für mich einige Sachen besser als richtige, echte Superhelden-Comics, auch wenn es am Ende des Tages nur eine Parodie ist. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, das war's mit meinen Comics in dieser Ausgabe. Ich gucke nochmal eben auf die Liste, ob ich irgendwas verpasst habe, was verplant habe. Nö, das sieht gut aus. Dann gehen wir jetzt ans Ende der Sendung. Ja, hier mache ich jetzt meinen großen Abschluss der Sendung. Muss ja auch mal zu Ende gehen, so eine Sendung. Nämlich fange ich jetzt mal mit dem Endthema an hier, mit den Nerd Commendations. Die findet ihr unter Twitter immer unter dem Hashtag, also Raute, ne, so dieses Doppelkreuz, Nerd Commendation, sowie Recommendation, aber eben von einem Nerd. Da möchte ich anfangen, also ihr könnt das abonnieren, diesen Hashtag, könnt ihn einfach dann immer mal suchen, ihr könnt aber auch jetzt einfach mal reingucken und die Videos, die ich vorstelle, die trage ich dann auch in die Shownotes mit ein. Das sind aber in der Regel ein paar mehr, also wenn ihr nichts verpassen wollt, werft einen Blick auf Twitter, Hashtag NerdCommendation. Da möchte ich anfangen mit Donald Duck singt Simple and Clean von Kingdom Hearts. Keine Ahnung, ist es witzig. Ich habe es, glaube ich, schon 10-mal gehört und ich find's mega witzig. Keine Ahnung. Einfach mal mitnehmen. Ist sehr, sehr gut. Dann Jonathan Vasquez, der kreative Kopf hinter Invader Zim, dieser Nickelodeon-Serie, die ja dieses Jahr irgendwie auch oder nächstes Jahr noch rebootet wird oder irgendwie oder noch einen Film bekommt oder ich weiß auch gar nicht so ganz genau, was das alles ist. Der hat ein Interview gegeben oder so ein Interview-Feature gehabt auf dem YouTube-Kanal von Nickelodeon und ich war ganz überrascht, dass das so ein sympathischer Kerl ist. Der ist unfassbar kreativ, sehr strahlend, also er strahlt richtig Kreativität aus. Aber ich ganz überrascht, ich dachte, das wäre so ein seltsamer Weirdo, was jetzt auch nicht ganz falsch ist, aber es ist so ein sympathischer Weirdo. Ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Also John Vasquez, der Macher hinter, oder der Erfinder, der Kopf hinter Invader Zim, in einem Interview bei Nick Animation in dem Fall. Und ja, ist auf jeden Fall sehenswert, sehr interessant. Also auch so das ganze Mindset hinter ihm, hinter dem ganzen Projekt auch mal zu sehen. Sehr spannend. Dann, Captain Christian ist zurück. Captain Christian. Keine Ahnung, wie er sich nennt. Der hat vor ein paar Jahren mal angefangen, so unfassbar toll designte Video-Essays zu machen. Knackig kurz, 10 Minuten Maximum. Aus allen Bereichen der Popkultur, Superhelden, Animationen, you name it, also alles mögliche, Filmschnitt, also dann auch, also man muss sich diese Themenvielfalt einfach mal geben, es ist wirklich fantastisch. Und der hat jetzt nach langer, langer Zeit, nach einem Jahr ungefähr, das ist schon ewig nicht mehr da gewesen, ein neues Video gemacht zum Thema Techniken, die von Disney genutzt werden, um einen Animationsfilm herzustellen, also so die Grundsätze der Animationstechnik und auch wieder sehr toll aufbereitet, gut geschrieben, gut erzählt, super geschnitten, also ein unfassbar kreativer Mensch. Und was ich witzig finde ist, wenn man die, es gibt verschiedene Staffeln, das ist ganz witzig, und jede Staffel ergibt immer den Regenbogen, ne, den man eben aus dieser Pride Flag kennt. Das ist Absicht. Wir sind gerade wieder bei dem roten Video. Also wenn man die Cover-Artworks, die Vorschaubilder, die YouTube-Thumbnails quasi nebeneinander legt von den einzelnen Staffeln, dann hat man eben immer diese Regenbogen-Flag. Und ja, das hat man hier wieder fortgeführt und das finde ich sehr schön. Schönes Konzept, auch farblich. Dann Dan Olson, von dem ich ein großer Fan bin, schon seit einer ganzen Zeit. Foldable Human. Der hat ein Video gemacht, was untypisch für ihn ist. Also er redet schon gelegentlich mal über Videospiele, ist ja auch neulich bei Awesome Games Done Quick angetreten und dann ein Videospiel gespeedrunnt. Auch sehr sehenswert übrigens. Und er hat ein Video gemacht zum Videospiel zu Fievel der Mauswanderer. Und es gibt also ein Videospiel dazu, was ich glaube 15 Jahre oder noch länger nach dem eigentlichen Film herausgekommen ist. Und er fasst zusammen, also er stellt dieses Spiel auch relativ dezidiert vor und was auch so ein bisschen den Wahnsinn dieses Menschen klar macht, also der hat dieses Spiel einfach wirklich durchgespielt, durchgezogen und beschreibt in sehr ruhiger Art und Weise, wie stark er an diesem Video Videospiel verzweifelt ist und zeigt aber hinterher auch auf, warum es so Shuffleware von so großen so großen Franchises eigentlich gibt. Das ist sehr, sehr abgefahren und einfach mal Foldable Ideas heißt der Kanal, glaube ich, von Dan Olson. Einfach mal abonnieren, lohnt sich wirklich. Also der macht gerade, glaube ich, auch eine Essay-Reihe über 50 Shades of Grey, wo er sich wirklich durch die Bücher und die Filme quält und dann auch einfach zeigt, wo das Buch nicht funktioniert, schon nicht funktioniert und der Film dann noch weniger oder vielleicht sogar besser, man weiß es nicht. Ich gucke seine Sachen unheimlich gerne, gehört mir zu meinen Lieblingsfilm-YouTube-Menschen oder Nachdenkmenschen auf YouTube, keine Ahnung. Dann gibt's einen Beitrag von Vox, vox.com. Die haben ein Video gemacht, Doctor Who Could Change, How Women Are Portrayed in Sci-Fi. Sehr starkes Video, weil der Doktor ist jetzt weiblich. Ist, glaube ich, auch immer noch der Doktor. Also wird auch immer noch mit The Doctor angesprochen, nicht The Doctress oder irgendwie sowas. Wird also wahrscheinlich im Deutschen auch immer noch der Doktor genannt. Fände ich zumindest konsequent, nicht die Doktorin. Es wäre auch, also nur weil jetzt das äußere Geschlecht anders ist, muss ja das Innere nicht anders sein. Ne? Kleiner Tipp zum Nachdenken. Genau, dann gibt's von meinem neuen Lieblingscomic, Kanal auf YouTube, Comic Tropes, ein Video über Venom, passend auch zum Film, den wir ja auch schon gesehen haben. Wir sind, ja, Venom halt, ne? ein schönes Video zu Venom und dass der eigentlich immer schon ziemlich sehr goofy und komisch gewesen ist und eigentlich auch relativ lange überhaupt gar nicht so ganz ausformuliert. Sehr schönes Video, also Comic Tropes ist ein Kanal, da solltet ihr mal drauf gucken. Also momentan bin ich auch in so einer Phase, da geht mir Linkara, den ich auch schon seit Jahren gucke, sehr auf den Sack. Weil ich hab einfach die Schnauze voll davon, einem Typen dabei zuzugucken, wie er Comics anschreit. Und das macht Linkara seit ungefähr anderthalb Jahren nur noch und es macht keinen Spaß mehr. Und mit Comic Tropes habe ich schon auch eine gute Alternative gefunden. Ist ein relativ verhältnismäßig kleiner Kanal. Mit einem sehr sympathischen Host, mit Chris, dem Host und das gefällt mir dann da sehr gut. Dann gibt's einen Shortfilm zum Videospiel Power Rangers Legacy Wars. Das ist also ein Werbeclip, also das will ich gar nicht anders sagen, aber eben für dieses Videospiel Legacy Wars. Und Jason David Frank spielt mal wieder einen Power Ranger. Keine Ahnung, also das ist so dieses, der ist halt von Beruf Power Ranger. Also wenn du in sein Resümee reinguckst, der hat halt auch so gut wie nichts anderes gemacht. Der hat auch irgendwie eine Kampfschule aufgemacht. Und das war's irgendwie. Also, weiß ich nicht, wenn du den fragst, also was bewerben sie sich bei uns, dann wird er wahrscheinlich sagen, als Power Ranger, keine Ahnung. So, ist halt so. Ja, Power Rangers Legacy Wars, Street Fighter Showdown, denn in diesem Spiel tauchen jetzt auch Street Fighter Charaktere auf. Und man sieht dort Ryu und Chun-Li, die sich dann auch verwandeln. Und das ist sauber inszeniert. Ich hatte in der letzten Sendung schon mal einen Power Rangers Fanfilm. Das ist, also der Fanfilm ist tatsächlich auf dem gleichen Level wie dieses offizielle Production, offizielle Werbemittel, Dings, was sie hier haben. Saugeil. Also wer Power Rangers Fan ist und Bock drauf hat, da sind eben auch DarstellerInnen aus den Serien. Eine von Megaforce und Super Megaforce heißen die Serien, glaube ich. Eine von den Darstellern. Also die eine gelbe Rangerin ist mit Rangerin, ja, ist auch nicht schlecht, ist mit dabei. Und dann eben Chun-Li, neue Darsteller für Chun-Li und Ryo. Ist, glaube ich, Ryo und nicht Ken. Ich kenne mich mit Street Fighter nicht so gut aus. Ich mag da keine Prügelspiele, das ist nicht so mein Genre. Dann hat es gegeben ein Crossover bei OKKO. Das ist so eine Zeichentrickserie, so eine relativ witzige Superhelden-Zeichentrickserie bei Cartoon Network, der ich noch nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt habe, leider. Ich habe davon jetzt zwei Folgen gesehen, nämlich dieses Crossover Nexus, wo er auf Ben 10, Raven von Teen Titans Go und Garnet von Steven Universe trifft. Und die vier erleben so ein 10-Minuten-Abenteuer. Und diese Folge ist einfach, ich will auch gar nicht so eine große Review davon machen. Guckt sie einfach, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt. Das ist einfach eine Huldigung der kompletten Vergangenheit von Cartoon Network. Das ist, also derartig runter reduziert all das, was Cartoon Network ausmacht. Figuren, Cameos, das ganze Setting sind aus diesen City Bumpers damals, wenn die sich gegenseitig so einen Weg gelaufen sind, in der U-Bahn saßen oder irgendwo gewesen sind, die Charaktere aus den Cartoon Network Shows. Und diese Folge Crossover Nexus geht 10 Minuten oder sowas, recht kurz, ist das Ganze nochmal aufbereitet im Jahre 2018. Und der Kreative, also einer der Kreativen, und ich meine, der Storyboard-Artist, glaube ich, oder einer der Produzenten von der Serie auf jeden Fall, INJQ heißt der Account, hat einen Thread geschrieben auf Twitter, Also ich kann euch wirklich erzählen über den Twitter-Thread. Das ist kein Video und kein Blogpost oder sowas, sondern er hat wirklich ein Behind-the-Scenes Twitter-Thread geschrieben, wo er beschreibt, wie der Entstehungsprozess dieser Folge gewesen ist, was für legale Prozesse da gemacht werden mussten, dass man dann auch RechteinhaberInnen befragen muss und diese Figuren dann bei Cartoon Network mehr oder weniger erlaubt bekommen muss und so weiter und so fort. Dieser Prozess ist langwierig. Der ganze Animationsprozess und die Stimmen und all das. Sehr spannend und auch netter Blick hinter die Kulissen von so einer Zeichentrickserie. Kann ich wirklich empfehlen. Dann ein Animationsfilm namens One Small Step von Taiko Studios, von einem Mädchen, das Astronautin werden möchte und das nicht so leicht hat und das aber trotzdem dann am Ende vielleicht schafft. Ich weiß es nicht, ich will es nicht verraten. Sehr anrührender Animationsfilm, gehört so ziemlich zu den besten, was ich so in den letzten paar Monaten gesehen habe. Sehr schön, drückt so ein bisschen so wie ab auf die Tränendrüse. Wir haben den hier abends geguckt und ich verrate nicht so viel, dass wir hier, glaube ich, beide gesessen haben und nasse Gesichter hatten, Kati und ich. Das war sehr, sehr schön. Dann gibt's von Cosmovoid einen kleinen Guide, Why You Should Godzilla und auch wie man eigentlich anfangen soll. Also Why You Should Watch Godzilla and How to Start. Wir gehen ja im König der Podcasts immer chronologisch vor, weil anders macht es irgendwie auch keinen Sinn und besprechen die Filme nach und nach. Ganz vorne, also Godzilla 54 ist meiner Meinung nach der beste Anfang, aber direkt der nächste, weiß ich nicht, der zweite Godzilla ist dann schon nicht mehr so gut und den dann zu gucken, führt dann vielleicht zu Ernüchterung. Und ich finde den diesen Guide, den er hier aufmacht, sehr, sehr gut und da darf man auf jeden Fall mal reingucken. Why You Should Watch Godzilla and How to Start. Vox hatten wir ja gerade nochmal eben und die hatten ein Video gemacht zu Why the MCU Feels Empty. Und ja, da haben sie ein bisschen auf dem MCU rumgehackt und haben gesagt, na, irgendwie funktioniert das alles irgendwie nicht. Und dieses Video, Why Vox's MCU Video Feels Empty, da haben sie dieses Video zerlegt. Oder der YouTuber hat da eben das, also Midnight Cap, Captain Midnight, ich glaube nach einem Golden Age Superhelden benannt, nimmt dieses Video da auseinander und führt auch ganz gut an, warum das MCU vielleicht doch nicht so leer ist, wie Vox das gerne hätte. Normalerweise, die machen sehr viele schöne politische Videos, auch viel mit Wirtschaft und Popkultur auch sehr viel. Und normalerweise habe ich von Vox immer eine sehr, sehr gute Meinung. Und ich habe da selten ein Video gesehen, wo ich hinterher das Gefühl hatte, nicht schlauer zu sein als vorher. Hier ist mal ein Fall, wo sie richtig ins Klo gegriffen haben und dieses Video zeigt, wo sie falsch gelegen haben. Guckt auch das Originalvideo, damit ihr wisst, was daran erzählt worden ist, damit ihr es einordnen könnt und danach bitte diese Dekonstruktion. Das ist ein sehr, sehr gutes Video, was eben auch mal zeigt, dass auch die großen journalistischen Outlets mal bistmauen. Ne? Genau. Ordentlich bistmauen. Dann gibt's eine neue Werbung von Nishin Ramen. Also das sind so Instant-Ramen-Suppen und die hatten vor einer ganzen Zeit schon mal mit so einem kleinen Küken, was so eine satanische Messe abhält und dann irgendwie alles so kommt wie zum riesigen Dämon, so Devilman-mäßig und das ist die Fortsetzung. Das Ganze geht also nach diesem Devilman-Ding von dem ersten Videoclip jetzt mehr so in Richtung Dragon Ball. Alles ist unfassbar. Also das ist ein Werbeclip, anderthalb Minuten lang, glaube ich, maximal und macht sehr viel Spaß. Video habe ich jetzt hier auf Twitter verlinkt, dann kriegt ihr auch den Tweet angezeigt, aber ihr könnt euch ja von außen auch Tweets angucken, wenn ihr Twitter nicht haben solltet, was vielleicht auch besser so ist, man weiß es nicht. Genau, und dann abschließend habe ich hier noch die sogenannte AnyTuber Anthology Nummer 4 zum Thema Isao Takahata. Das lief jetzt in den letzten Wochen, in den letzten 4 bis 6 Wochen lief die jetzt und da ist vor kurzem der dritte und letzte Teil rausgekommen und da gucken sich verschiedene Anime-YouTuberInnen auf ihren eigenen Plattformen, jeweils mit einem einzelnen Video, aber eben auch zusammengeschnitten in 3 Parts, das Lebenswerk von Isao Takahata an. Und ihr werdet überrascht, was für Sachen, an was für Sachen der alles mitgearbeitet hat. Sachen, die hier ganz normal in Deutschland im Kinderprogramm gelaufen sind. Da war halt auch eins der beiden Masterminds von Ghibli dran beteiligt. So Sachen wie eine mit den roten Haaren, Heidi, ne? Alles Takahata-Nummern. Und ja, diese 3 Videos, ich hab tatsächlich mal Service am Kunden gemacht und habe eine Playliste angelegt, die es nicht gegeben hat, leider. Die könnt ihr euch anklicken, findet das aber eben auch auf dem YouTube-Kanal des Projektes. Ja, das waren meine Nerd-Commendations. Und dann kommen wir jetzt zur Nerd-Programmvorschau. Ja, in den nächsten 4 Wochen ist ein bisschen bisschen durcheinander angesagt, muss ich erklären. Wir haben das Jahr zwar bis zum Ende komplett durchgeplant. Es wird in den nächsten 4 Wochen auch ein Programm geben, weil es gibt jedes Mal ein Programm. Aber hört mal zu. Und zwar machen wir am 4.11. nochmal einen Abstecher nach Augsburg in die Augsburger Pummekischt. Genau, und da haben wir nämlich den Couchpiraten, den Michael, zu Gast, der mit uns Schlupf vom grünen Stern bespricht. Und ja, das ist ein weiterer Teil der Puppenkistenreihe. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich finde auch die Besprechung ist gut gelungen. Ich finde die Reihe auch schön. Also es gibt zwar einen offiziellen, mehr oder weniger offiziellen, aber einen dezidierten Puppenkisten-Podcast, aber da kommt halt nichts. Dann müssen wir das halt machen. Genau. Das heißt, nochmal nach Augsburg in die Puppenküste und da gucken wir Schlupf vom grünen Stern zusammen mit Michael vom Couchpirat.de Podcast macht er ja auch, aber hat auch einen Blog, glaube ich, genau. Dann am 11.11. hatte ich ja am Anfang der Sendung schon gesagt, hört ihr den König der Podcasts? Da gibt es dann die Sendung von The Night of the Pods. Die Sendung nehmen wir auf am 10.11. Am Tag davor und ihr kriegt sie dann am Sonntag einfach so in den Feed geschmissen. Da muss man ja nicht mehr großartig was machen. Am 18.11. Gibt's, das habt ihr wahrscheinlich aber auch schon gemerkt, eine weitere klassische Episode, nämlich die 4. von 2013, vom November 2013. Das kann Zufall gewesen sein, weil ich glaube, ich zu unserem Podcast Geburtstag die erste Folge hochgeladen habe damals und also jetzt im zu unserem 5. Geburtstag im August, glaube ich, die erste Folge hochgeladen habe und jetzt tatsächlich ungefähr in dem gleichen Rhythmus bin wie damals bei der Veröffentlichung. Das kann sein, dass sich das wieder komplett verschiebt, spätestens wenn wir dann an dem Punkt angekommen sind, wo wir damals vor 5 Jahren in die Winterpause oder Sommerpause gegangen sind. Ihr werdet also jetzt nach und nach die ganzen regulären Nerd-Nerd-Episoden bekommen. Aber auch nur Nerd, Nerd, Nerd. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt noch die Sendung mit dem Nerd komplett neu auf YouTube hochlade und einen neuen Feed schmeiße, sondern das soll vorrangig dazu genutzt werden, nach und nach auch die Nerd, Nerd, Nerd-Sendung nach YouTube zu bekommen. Was manchmal spannend ist, zu sehen, wo da der Copyright-Filter anschlägt und wo nicht. Es gibt Dinge, da denke ich, okay, da schlägt er garantiert an und dann kriege ich aber irgendwie keinen Content-ID-Dingsy. Was bei Musik meistens nicht so schlimm ist, weil das heißt nur, dass das Video dann eben monetarisiert werden kann für jemand anderen. Aber wir monetarisieren unsere Videos nicht. Von daher, ne, bei 5 Leuten, die hier abonniert sind, oder vielleicht sind es inzwischen auch schon 7 oder 8, aber dann lohnt sich monetarisieren halt nicht. Und deswegen ist mir das in der Regel egal. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ob sie mir den Kanal sperren, weil ich irgendwo Pokémon-Musik drin habe. Die sind ja relativ berühmt dafür, dann auch ganze Kanäle einfach mal dicht zu machen. Da gibt's die 4. Episode jedenfalls am 18.11. mit dem Titel Neo-Noir-Dingster-Bumster. Das sind alte Comic-Sendungen mit Max. Also wenn ihr hier bei uns und bei Nerd und Nerd das Thema Comics vermisst, das gibt's jetzt demnächst wieder. Also, ne, also die Comic-Sendung, die alten Comic-Sendungen mit Max aus 2013, 14, das kommt jetzt alles sukzessive wieder. Das sind zwar alte Comics, aber wenn ihr gerne Comic-Podcasts hört, mit einem sehr schrägen Konzept, ich glaube, die 3. Episode, die wir aufgenommen haben, die hört ihr nächste Woche noch zu Halloween. Das ist sehr experimentell, was da passiert ist. Aber da rede ich vielleicht nochmal an einer Stelle drüber. Wichtig ist zu sagen, das sind alte Sendungen. Das ist 5 Jahre her. Ich rede da manchmal ganz schön Quatsch. Ich habe die 4. neulich gehört und ich habe gedacht, Junge, halt die Fresse, du hast keine Ahnung. Das war ganz schlimm. Muss man halt so akzeptieren. Also diskutiert nicht mit mir vor 5 Jahren, dass ich da Bullshit erzähle. Ich weiß das selber. Ich denke heute zum Teil anders, weiß heute Sachen mehr. Also es gibt am Anfang der 4. Folge eine Diskussion, da würde ich mir selber nicht mehr zustimmen. Egal, hingestellt. Ja, und am 25.11. in ziemlich genau 4 Wochen hören wir uns wieder hier bei der Sendung mit dem Nerd. Ja, dann war's das für heute. Auf wieder Nerd! Sendung mit dem Nerd.